Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 6. November 99. Dass wir alle herzlichen Anteil an deiner traurigen Lage nehmen, wirst du uns zutrauen. Schreib uns ja mit nächster Post nur ein paar Zeilen, wie es deiner guten Frau geht, da die üblen Zufälle erst kurz nach der Niederkunft entstanden sind, so hängen sie wohl mit den gewöhnlichen Übeln der Wöchnerinnen zusammen und sind hoffentlich auch nicht von längerer Dauer. Vergiss dich selbst nicht zu sehr, deine Gesundheit schien seit einiger Zeit sehr gewonnen zu haben. Denke an das, was du deiner Frau nicht bloß in dem gegenwärtigen Augenblicke und deinen Kindern schuldig bist, und mute dir nicht zu viel zu. Du schreibst nichts von deiner Tochter, hoffentlich ist das Kind gesund, und es freut mich, dass dein Wunsch, auch eine Tochter zu haben, nun erfüllt ist. Die Weiblichkeit in den Kinderjahren macht einen gar lieblichen Eindruck, der mir an meiner Emma oft sehr wohl tut. Auch du würdest an ihr jetzt viel Freude haben. Sie macht im Zeichnen beträchtliche Fortschritte und zeigt überhaupt viel Fähigkeit und Ernst bei allem, was sie unternimmt. Dabei ist sie glücklicherweise ein unbefangenes, heiteres Geschöpf geblieben, und wenn sie von der Galerie nach Hause kommt, wo man über ihr Kopieren ihr viel Schönes gesagt hat, spielt sie mit ihrer Puppe, als ob nichts vorgefallen wäre. Der Almanach ist reicher, als ich nach deinen Äußerungen erwarten konnte. Das Lied von der Glocke kann sich besonders neben deine vorzüglichsten Produkte stellen. Es ist ein gewisses Gepräge von deutscher Kunst darin, wie in dem Gange nach dem Eisenhammer, das man selten echt findet und das manchem bei aller Prätension auf Deutschheit sehr oft misslingt. Die Schwestern von Lesbos sind das Produkt einer guten Schule, was das Ganze und die Haltung des Tons betrifft. Das Weibliche ist zart und fein darin dargestellt, weniger glücklich der männliche Charakter. Vielleicht könnten auch die Verse hier und da noch Pfeile vertragen. Ein mehreres nächstens, wenn du ruhiger bist, um etwas dieser Art zu lesen. Dein Körner.